Das Jahr zu C-105 2016 ist zu Ende gegangen. Die Armee und das Volk der DVRK blicken voller Rührung auf das vergangene Jahr der Heldentaten und Siege zurück. Erstens, Einweihung des Palastes der Wissenschaft und Technologie, Beginn der Weltereignisse in Korea. Am ersten Morgen vom Jahr 2016 verkündete Korea die Einweihung des Palastes der Wissenschaft und Technologie, des großen Tempels für das Studium des gesamten Volkes vor aller Welt. Die Teilnahme vom Staatsführer Kim Jong-un an der Einweihungsfeier des Palastes der Wissenschaft und Technologie war ein historisches Ereignis, das den festen Willen der Partei der Arbeit Koreas, mit Wissenschaft und Technik den Aufbau des starken und gedeihenden Vaterlandes zu beschleunigen und sich an die Weltspitze zu stellen, im In- und Ausland erklärte. Zweitens, erfolgreicher erster H-Bombe-Versuch von Korea veränderte die strategische Struktur des Planeten. Am 6. Januar 2016 führte das Suzhou Korea seinen ersten Wasserstoffbombentest erfolgreich durch. Es war ein großes historisches Ereignis in der 5000 Jahre langen Geschichte der Nation, wodurch die DVRK die Stellung der Atommacht im Osten einnahm. Die Explosion der Wasserstoffbombe, die den Traum, das Ideal und die Hoffnung in der 5000-jährigen Nationalgeschichte widerspiegelte, war eine erste warnende Botschaft von Suzhou Korea an den US-Imperialismus, Rädelsführer der Aggression und des Krieges und seine Anhänger, ihnen keinesfalls zu verzeihen. Drittens, der Erdsatellit Kwangmyongsong 4 flog ins Weltall, wodurch der Geist des starken Staates von Paektusan demonstriert wurde. Am 7. Februar 2016 um 9 Uhr flog der Erdbeobachtungssatellit der DVRK Kwangmyongsong 4 ins Weltall. Es war die Demonstration der Würde Koreas, das mit eigener Kraft, Technik und Ressource den Weltraum erobert. Viertens, der Bau der Rühmungstraße, Demonstration der unbesiegbaren Macht von Sungun Korea. Im März des Vorjahres herrschte auf der koreanischen Halbinsel eine extreme Spannung. Die USA und die vereinten imperialistischen Kräfte, die durch den auf die Selbstverteidigung gerichteten Atomtest der DVRK und den Start ihres Erdsatelliten in Verlegenheit gerieten, verübten beispiellose Machenschaften zur Erdrosselung der DVRK. In dieser Zeit verbreitete sich weltweit die Nachricht darüber, dass Marschall Kim Jong-un den Bau der Rühmungstraße verkündete. Fünftens, Einweihung des Paektusan-Kraftwerkes der heroischen Jugend Nummer 3 trug die Würde des jugendstarken Landes zur Schau. Im April des Vorjahres wurde der Bau des Paektusan-Kraftwerkes der heroischen Jugend Nummer 3 abgeschlossen. Es wurde ein Anlass zu demonstrieren, dass das jugendstarke Land unter Führung von Marschall Kim Jong-un, der die Ideen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il für Gewichtlegung auf die Jugend fortsetzt, ihre Verdienste darum glorifiziert, die Jugendlichen zur Reservekampf- und Sondertruppe des obersten Befehlshabers entwickelt und sie an der Hand führt, in vollem Glanze erstrahlen wird. Sechstens, der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas. Ein großes politisches Ereignis. Im Mai des Vorjahres fand der 7. Parteitag der PDAK statt. Der Parteitag und die Festveranstaltungen, die in die Geschichte der PDAK eingingen, demonstrierten nachhaltig das wahre Antlitz der ruhmreichen PDAK, die unter Führung von Genossen Kim Jong-un die ganze Armee und das gesamte Volk mit dem roten revolutionären Geist von Paektu und der Priorität der Entwicklung mit eigener Kraft fest zusammenschließt und für den endgültigen Sieg stürmisch voranschreitet, sowie den Geist der einmütigen Geschlossenheit der Kim Il-sung-Nation und des Kim Jong-il-Korea. Siebentens, Hwasong, Mas und Bukguksong, Polarstern, versetzten die Feinde in Angst und Schrecken. Nach dem erfolgreichen Teststart der strategischen ballistischen Boden-Boden-Lang- und Mittelstreckenrakete Hwasong-10 gelang der DVRK der Testschuss der ballistischen Rakete Bukguksong vom strategischen U-Boot. Dieses weltbewegende wichtige Ereignis versicherte den unbeugsamen Willen der Armee und des Volkes der DVRK, diejenigen, die wagemutig ihre Würde und Sicherheit verletzen wollen, in Schutt und Asche zu legen, ganz egal, wo sie auf dieser Erde sein mögen, und bestätigte die Wahrheit, dass der Entschluss der Partei der Arbeit Koreas gleich die Praxis Koreas bedeutet. Achtens, der feierliche erfolgreiche Atomsprengkopf-Explosionstest im September. Die Atomwissenschaftler und Techniker Koreas krönten den September-Festtag mit der Siegesbotschaft, dass das Südsee Korea die grenzenlose Macht für atomaren Angriff besitzt. Der Atomsprengkopf-Explosionstest der DFRK war eine praktische Maßnahme gegen die verstärkte Drohung der USA und der feindseligen Kräfte mit Atomkrieg und gegen ihre Sanktionen sowie eine feierliche Erklärung, dass die DFRK dazu bereit ist, alle, die sie antasten, unbarmherzig zu vernichten. 9. Der große Sieg der Umwandlung des Unglücks ins Glück. Ein neuer Heldenmythos im Norden der Republik. Vom 29. August bis 2. September des Vorjahres erlitten die nördlichen Gebiete Koreas durch Windstoß und Sturzregen, die seit dem Beginn der Wetterbeobachtung nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft beispiellos waren, verheerende Naturkatastrophe. Diejenigen, die es nicht wünschen, dass Korea reich und stark wird, redeten wie gewartet von der Krise in Nordkorea, stießen Freudenrufe aus und verstärkten den politisch-militärischen Druck auf die DFRK und die Wirtschaftssanktionen gegen sie. In dieser Zeit betonte Kim Jong-un, das Leid der Bevölkerung sei der größte Notfall und es sei die wichtigste revolutionäre Sache, das Unglück der Bevölkerung zu beseitigen. Er lenkte die Hauptangriffsrichtung des 200-Tage-Kampfes auf den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete um und führte eine groß angelegte Operation für die Schaffung des Bundes der Umwandlung des Unglücks ins Glück. In rund 2 Monaten wurden die Wohnhäuser für über 11.900 Familien errichtet und entstanden Dutzende neue Straßen und Dörfer. Die Trümmerwüste der großen Katastrophe wurde in ein Paradies des Volkes verwandelt und die Opfer der Katastrophe, die große Fürsorgen genossen, riefen laut, es lebe die Partei der Arbeit Koreas und es lebe der Sozialismus. Dieses sensationelle Ereignis war das größte Wunder, das nur unter der roten Fahne der Partei der Arbeit Koreas zu erleben ist. 10. Proklamation der Sieger, ein Meilenstein für Aufschwung. Im Dezember, dem letzten Monat vom Jahr 2016, knallte das Feuerwerk des Sieges des starken Staates von Paektusan am blauen Dezemberhimmel. Der historische erste Kongress der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei war die Proklamation der Sieger im 200-Tage-Kampf, der nach dem kämpferischen Appell der Partei durch Generalmobilmachung der ganzen Armee und des gesamten Volkes entfaltet wurde, sowie ein neuer Meilenstein für die Verstärkung und Entwicklung der Partei und den Aufbau des starken sozialistischen Staates. So wurde in Korea das ereignisreiche Jahr 2016 mit bewundernswerten Siegen, die eine helle Zukunft des starken sozialistischen Staates versprechen, glänzend gekrönt.